dass seine Liebe fließt. Und seine Liebe ist heiß, weißt du, heiß. Heiß, es ist ein Flächenbrand. Oh, nimm diese Liebe, sie ist für dich, sie ist für dich. Dein Herr brennt alles raus aus deinem Herzen mit seiner Liebe, was da nicht hineingehört. Ängste, Verlorenheit. Wenn du meinst, du gehörst nicht dazu, er brennt alles raus, er brennt alles raus. Du bist kein Waisenkind mehr, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ergreife es heute, seine Liebe ist da, das Feuer seiner Liebe ist da. Es gibt so viel, weißt du, der Himmel ist offen, der Himmel ist offen, der Himmel ist nicht mehr geschlossen. Jesus hat den Himmel geöffnet und er ist offen, er ist offen. Ergreif es, sei nicht passiv, ergreif es, nimm, was dein Herr für dich bereitet hat. In diesem Strom ist Heilung, in diesem Strom ist Befreiung. In diesem Strom ist Wiederherstellung. Weißt du, wenn ein Flächenbrand brennt, einem Brand kann nichts widerstehen. Da gibt es keinen Widerstand. Oh, lass es zu, dass dieses Feuer von Gottes Liebe, die Liebe des Vaters, dich heute berührt, wie so tief wie noch nie zuvor. Lass es zu. Öffne dein Herz, mach es weit, ergreif es, ergreif es, ergreif es mit all deinem Sein, ergreif es, ergreif es. Oh, wir tauchen noch tiefer ein, da ist noch mehr, weißt du, da ist noch mehr, noch viel mehr, noch viel mehr. Gott gießt sich aus, er gießt seinen Geist aus, er gießt seine Liebe aus und da gibt es noch mehr. Lass uns noch tiefer eintauchen. Wir tauchen ein in deine Liebe. Wir tauchen ein, wir tauchen ein, wir tauchen ein in deine Liebe. Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Da gibt es Versorgung. Versorgung, weißt du, ich sehe so viele Schlüssel. Gott hat Schlüssel. Er hat dir einen Schlüssel in die Hand gegeben. Er hat dir einen Schlüssel in die Hand gegeben, zu schließen und zu öffnen. Er hat dir Herrschaft in die Hand gegeben. Und ich sehe ganz viele Schlüssel, die vom Thron herabkommen. Streck dich aus, ergreife deinen Schlüssel der Herrschaft, deinen Schlüssel der Regentschaft. Ergreife deinen Schlüssel. Oh, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, noch mehr. Danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Schlüssel der Erkenntnis, diesen Schlüssel der Offenbarung, diesen Schlüssel der Herrschaft. Dein Herr hat dir Herrschaft gegeben. Herrschaft, Herrschaft. Und er gibt dir diesen Geist der Herrschaft in einer ganz neuen Dimension, dass du erkennst, dass der Teufel ausgespielt hat, dass der Teufel vor über 2000 Jahren besiegt wurde und dass du Kind Gottes, Herrschaft hast, Herrschaft über jede Macht des Feindes, Herrschaft, Herrschaft über jede Macht des Feindes, Herrschaft, Herrschaft, Herrschaft, Herrschaft. Gott. Aber weißt du, ich sehe immer noch ein paar Schlüssel. Ein paar Schlüssel wurden noch nicht abgeholt. Viele haben ihren Schlüssel in Empfang genommen. Aber weißt du, der Herr besteht heute darauf. Er lässt nicht locker. Nimm deinen Schlüssel in Empfang. Er will, dass du Herrschaft einnimmst. Er will, dass du weißt, dass du jederzeit alles hast, was du brauchst. Er will, dass du dieses Bewusstsein hast. Der Feind ist besiegt und er will, dass du ein Bewusstsein hast seiner Liebe. Da, wo er ist Liebe. Liebe, Liebe, Ströme, Ströme seiner Liebe, Ströme seiner Liebe. Hinein in dich, Nektar vom Himmel, Nektar vom Himmel. Oh, danke, Herr. Versorgt dich mit allem, was du brauchst. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Es gibt keinen Mangel mehr. Und der Herr sagt, die Zeit des Mangels ist vorbei. Die Zeit des Mangels ist vorbei. Oh ja, jetzt sehe ich nur noch vereinzelt Schlüssel. Und da, wo du deinen Schlüssel nicht ergriffen hast, ergreif ihn. Weißt du, wir machen hier keine Spielchen, sondern es ist Realität. Jesus lebt, der Vater lebt, der Heilige Geist lebt. Und sie sind da, sie sind da. Du lebst nicht mehr auf dieser Erde. Deine Heimat ist im Himmel. Und der Herr will dir sagen, oh, er will dir sagen, regier vom Himmel aus, regier von oben aus. Die Zeit der Herrschaft ist angebrochen. Die Zeit ist vorbei, wo die Christen sich ein X vor ein U vormachen lassen haben. Weißt du, du bist sein geliebtes Kind. Und er will dir zeigen, was es heißt, sein geliebtes Kind zu sein. Mit allem versorgt zu sein, was du brauchst. In ihm gibt es keinen Mangel mehr. Keinen Mangel mehr. Die Zeit des Mangels ist vorbei. Du bist nicht mehr abhängig, was auf der Erde ist. Du lebst im Himmel, du lebst oben. Deine Nahrung kommt von oben. Deine Nahrung kommt von oben. Es ist alles vollbracht. Und in diesem, es ist alles vollbracht, ist Heilung drin, ist Versorgung drin. Jedem Kummer, jedem Leid wird begegnet. Und ich hatte gehabt eine Frau mit Gebärmutterhalskrebs. Jesus möchte ich heilen. Krebs ist besiegt. Dieser Feind gehört uns nicht mehr. Und du hast den Schlüssel in der Hand, zu beten, zu diesen Krebs zu besiegen durch das mächtige Wort Gottes, durch die Salbung Gottes. Wenn du hier bist, dann komm einfach her. Und ich habe auch den Eindruck, dass es am Livestream ist. Und ich segne dich in Jesu Namen. Und jeder Krebs weicht jetzt in der Kraft und Autorität Jesu Christi. Dieser Krebs ist besiegt, zerschmettert in Ewigkeit. Er hat kein Anrecht mehr an dir. In Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ist sonst noch jemand da mit Krebs? Oh, oder Krebs einfach, eine Diagnose mit Krebs. Dann komm einfach nach vorne. Wir beten. Und der Krebs wird zerstört in Jesu Namen. Du brauchst dich nicht zu genieren. Komm einfach vor. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Schluss mit diesem Joch in Jesu Namen. Danke, Herr, dass dieser Krebs völlig besiegt ist. Danke, Herr, für deine Heilung. dich noch eine Mutter. Du hast zwei Söhne und der Jüngere, der macht dir gerade sehr viel Kummer. Er ist lange Zeit mit Gott gegangen und jetzt hat er durch falsche Freunde hat er sich einfach abgewendet und hat Gott den Rücken zugekehrt. Und das macht dir sehr viel Sorgen. Und wenn du das bist, dann komm einfach nach vorne, dann beten wir für dich. Und dann gibt es noch einen jungen Mann, der süchtig ist nach Rauschgift, nach Drogen, nach Arznei und der immer wieder versucht hat, frei zu werden. Heute ist dein Tag der Freiheit. Heute ist dein Tag der Freiheit. Bist du die Mama? Komm nach vorne, du brauchst dich nicht zu schämen, es gibt keine Scham hier. Streckt eure Hände aus, heute ist der Tag des Heils. Die Salbung ist in euch. Oh, danke, Herr. Schmerzen hast. Wenn irgendwas in deinem Körper nicht in Ordnung ist, dann ergreif's jetzt. Heilende Kraft ist da. Jeder Not ist begegnet. Der Feind ist besiegt. Heilung ist da. Heilung ist da. Ströme der Heilung fließen. Ergreif's. Ströme der Heilung fließen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jeder Not begegnet ist. Oh, egal, was es ist. Ob das die Krankheit oder der Schmerz in deinen Augen groß oder klein ist. Für Gott ist alles kein Problem. In Jesu Namen, jeder Krankheit ist begegnet. Jeder Not ist begegnet. Jeder Krankheit ist begegnet. Und Versorgung ist in diesem Strom. Versorgung, Versorgung, Versorgung, wo du dir Sorgen machst. Wie soll es weitergehen? Werde ich meinen Job behalten? Wie sieht's aus? Wie sieht's bei mir im Alter aus? Bekomme ich eine Arbeit? Gelingt mein Arbeitsplatzwechsel? Was soll ich tun? Versorgung ist in diesem Strom. Versorgung ist in diesem Strom. Versorgung. Ergreif's. Ergreif's und glaub es. Ergreif's und glaub es. Danke, Herr. Es ist alles aus Glauben. Gott hat alles gemacht. Es ist alles vollbracht. Und du ergreifst aus Glauben. Seine Liebe ist da. Seine Liebe stellt wieder her. Seine Liebe heilt in Jesu Namen. Und wenn du hier bist oder am Livestream, wegen diesen Drogen, wegen diesem Rauschgift, wegen dieser Sucht, in Jesu Namen befehle ich jetzt, jedem Suchtgeist zu verschwinden, zu weichen aus deiner Seele. Er hat keine Macht mehr über dich. Du bist los und frei durch das Blut Jesu Christi. Los und frei. Es ist alles vollbracht in Jesu Namen. Du bist los und frei. Diese Sucht hat keine Macht mehr über dich. In Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Lass ihn uns einfach nochmal anbeten und loben und preisen, ja. Oh, danke, Herr. Danke. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns frei gemacht. Du bist der Sieger. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns frei gemacht. Du bist der Sieger, du hast uns mich frei gemacht. Amen und Amen. Und jetzt wollen wir unseren Pastor Georg hören. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Amen, Amen, Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater, für eure Gebete für uns, auch in den letzten beiden Tagen. Wir waren ja in Duisburg auf einer Konferenz, Miracles-Konferenz, Heilungskonferenz. Und wir hatten wirklich eine starke Zeit. Ich weiß nicht, ob die vom Beamer die Bilder und Videos schon bekommen haben. Auf jeden Fall wollte der Feind definitiv nicht, dass wir dort hinkommen. Er hat uns auf dem Weg dorthin mächtig aufgehalten. Wir sind von einem Stau in den anderen gefahren. Dann kamen wir schlussendlich dort im Hotel an. Dann haben wir eingecheckt. Dann ging die Zeit rum. Dann dachten wir irgendwann, es meldet sich gar keiner. Der Veranstalter meldet sich gar nicht. Der Pastor meldet sich gar nicht. Was ist los? Irgendwann mal dachten wir, also jetzt ist ja bald die Abendveranstaltung. Es meldet sich immer noch keiner. Dann dachten wir, jetzt gucken wir mal runter in die Hotellobby. Gehen wir in die Hotellobby runter. Dann kommt da der Mann am Tresen auf uns zu und sagte, meine Kollegin hat vergessen, Ihnen einen Brief zu geben, als Sie gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich den Brief aufgemacht, dann stand da drin, dass wir uns um 16.45 Uhr in einem bestimmten Restaurant treffen. Es war natürlich schon 18.30 Uhr. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir zur Veranstaltung kommen. Dann gehen wir aus dem Hotel raus, um in die Garage zu fahren, dort Hotelgarage, unser Auto rauszuholen. Dann war das Garagentor zu. Dann dachten wir, okay, gut, wir gehen wieder zurück, schauen, dass sie es uns aufmachen, gehen wir zurück. War die Lobby leer, keiner an der Rezeption. Wir dachten, was ist jetzt passiert? Wir rufen überall, sagen, hallo, hallo, ist da jemand? Hallo. Wir laufen in der ganzen Lobby rum, keiner meldet sich. Irgendwann mal hören wir eine leise Stimme, die sagt, wir sind alle hier. Und dann dachten wir, was, wo hier? Dann gehen wir der Stimme nach. Dann war die komplette Rezeptionsbesetzung im Aufzug eingesperrt. Wir haben dann gesagt, können wir Ihnen irgendwie helfen? Wir haben gesagt, nein, wir rufen jetzt unsere Chefin an, die holt uns dann hier raus. Dann haben wir gesagt, was machen wir mit dem Garagentor? Dann haben sie gesagt, wenn die Chefin kommt, macht sie ihn auf. Also es war wirklich lustig, Halleluja. Weiß den Herrn, aber Gott hat mächtig gewirkt. Halleluja. Können wir das Video kurz zeigen? Haben wir das Video? Einfach nur so ein kleiner Eindruck. Genau. Vielleicht mit Ton wäre noch besser, wenn wir den Ton hätten. Ich glaube, das müsste die Technik machen hier unten. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Also, haben wir Ton oder haben wir keinen Ton? Okay, macht's nochmal einfach mit Ton. Weil die waren richtig heiß, einfach wirklich hungrig. Genau. Okay, waren ein paar hundert Leute. Das ist eine ehemalige katholische Kirche, wo das stattgefunden hat. Aber jetzt hat es eine freie Gemeinde übernommen, das Gebäude. Es gehört nicht mehr der katholischen Kirche, sondern der freien Gemeinde. Und gewaltige Wunder sind passiert. Hier zum Beispiel dieser Mann, das war der Hammer. Irina hat am Freitagabend für ihn gebetet. Er hatte epileptische Anfälle seit 23 Jahren. Und am nächsten Tag hat er bezeugt, dass normalerweise, wenn er in so einer Veranstaltung ist, dass er dann die ganze Nacht nicht schlafen kann, weil das einfach diese Epilepsie total triggert und er total Probleme hat. Irina hat für ihn gebetet wegen Epilepsie und er hat gesagt, er hat die ganze Nacht super geschlafen, es ging ihm wunderbar. Und am nächsten Tag in der Stunde, wo ich die Leute aktiviert habe, in Wundern zu dienen, da wurde für ihn gebetet, weil aufgrund dieses epileptischen Anfalls hat er einen Sturz gehabt und dadurch hatte er seine Wirbel gebrochen hinten an der Wirbelsäule und er hatte 2 15 cm lange Metallstäbe einoperiert bekommen und mehrere Schrauben, ich glaube 9 Schrauben oder so irgendwas, mit denen das verschraubt war und aufgrund dessen hatte er starke Probleme, Schmerzen, konnte sich nicht richtig beugen und bücken und in dieser Aktivierung hat tatsächlich Gott ein gewaltiges Wunder, nochmal ein gewaltiges Wunder getan und er hat es demonstriert vor allen Leuten, er konnte sich wieder nach unten, er konnte sich weiter nach unten bücken wie ich, bis runter zu den Zehen, er sagt, ich kann die Metallstäbe nicht mehr spüren, ich kann die Schrauben nicht mehr fühlen, ich konnte sie vorher fühlen. Wir haben ihn am Abend, wurde er nochmal hier, das ist der Pastor, der das geleitet hat, hat ihn interviewt am Abend dann und er hat gesagt, das ist immer noch so, hat es nochmal demonstriert, hat gesagt, das ist das erste Mal, seitdem ich diesen Unfall hatte, dass ich mich so wieder bewegen kann, wieder beugen kann und ich kann nichts mehr von dem Metall spüren. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Haben wir noch Bilder? Könnt ihr noch ein Bild? Okay, ja, diese Frau, das war auch stark, diese Frau hat ja eine Prothese einoperiert bekommen in den Oberschenkelhals und das war gestern Abend bei der Aktivierung in kreativen Wundern, hat sie erlebt, aufgrund dieser Prothese im Oberschenkelhals konnte sie verschiedene Bewegungen nicht machen, sie konnte zum Beispiel ihre Beine nicht übereinander schlagen in beide Richtungen und verschiedene andere Dinge und sie konnte wieder alles machen, wie wenn es die Prothese nicht gäbe und sie sagte auch, sie kann die Prothese nicht mehr spüren. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, auf jeden Fall ist sie völlig frei geworden von allen Beschwerden. Halleluja. Preist den Herrn. Diese Frau konnte seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sie hatte einen Tumor gehabt am Ohr, wurde operiert am Ohr und aufgrund dieser Operation konnte sie auf ihrem linken Ohr nur noch 30% hören, also die Hörfähigkeit war stark eingeschränkt und Gott hat wirklich ihr Ohr geöffnet und sie konnte fast genauso gut hören wie auf dem 100% guten Ohr auf diesem linken Ohr. Halleluja, danke Jesus, Amen. Ich weiß nicht, haben wir noch, diese Frau hatte seit 15 Jahren Probleme mit den Füßen, Schmerzen in den Füßen. Ich glaube, sowas wie Neuropathie war das. Konnte, oder Irina, weißt du? Einen Hohlfuß hatte sie. Genau, das war's. Sie hatte einen Hohlfuß gehabt. Das heißt, das Fußgewölbe, das ist das Gegenteil von Plattfüßen. Das Fußgewölbe war zu stark ausgebildet und deswegen hatte sie Schmerzen, konnte nicht so hüpfen mit den Füßen. Und Gott hat ihre Fußgewölbe rekreiert. Sie hat gesagt, sie hatten das kontrolliert dann auch in der Aktivierung. Dieses Fußgewölbe hat sich abgesenkt und sie hat keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr, kein Hüpfen, Springen, alles machen. Halleluja. Das war auch ein kreatives Wunder. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Eine andere Frau. Weißt du, haben wir da? Ah ja, genau. Da hatte ich ein Wort gehabt, einfach, dass ich für jemanden beten soll wegen neuen Fußgewölben. Und diese Frau, du kannst sie hier da vor mir sehen, das war eine farbige Frau. Sie hat mir hinterher gesagt, sie ist in diesen Gottesdienst abends reingekommen und hat gesagt, heute Abend, Herr, bekomme ich neue Fußgewölbe. Und genau das hat Gott gemacht. Sie hatte Plattfüße oder Senkspreis, ich weiß nicht genau, was es genau war. Auf jeden Fall war das Fußgewölbe nicht ausgebildet. Und Gott hat ihr neue Fußgewölbe gegeben. Sie ist gelaufen. Sie hat gesagt, ich spüre jetzt ein Loch da unten. Ich spüre, dass es anders ist und die Beschwerden waren weg. Halleluja, danke Jesus. Das war auch ein kreatives Wunder und vieles, vieles weitere. Gebt mir Jesus die Ehre für alles, was er tut. Es war einfach eine starke, starke Zeit. Die Menschen in Deutschland sind hungrig nach dem realen Wirken Gottes. Frag mal deinen Nachbarn, bist du hungrig nach dem realen Wirken Gottes? Halleluja. Menschen haben sich übrigens auch bekehrt. Gestern Abend haben sich einige bekehrt auch, zu Jesus bekehrt. Die haben nachmittags haben sich Straßeneinsätze gemacht. Auf der Straße haben sich Leute bekehrt. Auf der Straße wurden Leute geheilt. Also die Menschen in Deutschland sind offen für das Echte. Die Menschen in Deutschland haben genug von Religion, aber sie sind offen für das Echte. Sie sind offen für das Wirken Gottes. Halleluja. Und Haggai Kapitel 2, Vers 6, den Vers kennt ihr schon, aber damit möchte ich heute trotzdem nochmal starten. Haggai Kapitel 2, Vers 6 sagt es voraus, dass in dieser Zeit der Erschütterungen, ja, wie von euch haben mitbekommen, dass wir in Zeiten der Erschütterung leben? Mhm. Ja, Israel ist der Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. Und wenn du dir anschaust, was in Israel im letzten Jahr alles seit einem Jahr passiert, dann weißt du, wir leben in dieser Zeit, von der Haggai spricht, wo er sagt noch einmal, wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und jetzt gleichzeitig werden die Kostbarkeiten aller Nationen kommen und ich werde dieses Haus, das Haus Gottes, mit Herrlichkeit füllen. Mit Kavod füllen. Das hebräische Wort, das hier steht, ist Kavod und es bedeutet so viel wie Schwere oder Gewicht. Die Schwere, das Gewicht der Präsenz Gottes. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und Vers 9 sagt er dann, größer wird die Kavod dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Also größer wird das Gewicht seiner manifesten Präsenz sein auf dem Haus Gottes als jemals zuvor. Jetzt ist die entscheidende Frage für dich ist, wo ist das Haus Gottes? Welches Haus Gottes will er füllen mit diesem Gewicht seiner Herrlichkeit, mit diesem Gewicht seiner manifesten Präsenz? Welches Haus will er füllen? Damals war es der Tempel in Jerusalem, den gibt's schon lange nicht mehr, sondern Gott ist umgezogen. Er hat sich einen neuen Tempel geschaffen und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Also frag mal deinen Nachbarn, weißt du nicht, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? Und dass Gottes Geist in dir wohnt. Halleluja. Mit anderen Worten, weißt du nicht, dass du das Haus bist, das Gott in dieser Zeit mit seiner Kavod, mit seinem Gewicht der Herrlichkeit füllen möchte? Weißt du nicht, dass du dieser Tempel bist, den Gott füllen möchte, auf den Gott sein Gewicht der Herrlichkeit legen möchte wie nie zuvor? Amen. Hohoho. Was für Leute müssen wir sein? Petrus stellt mal die Frage, was für Leute müsst ihr sein? Was für Leute müssen wir sein, dass wir dieses Gewicht seiner Herrlichkeit tragen können, dass dieses Gewicht seiner Herrlichkeit in unserem inneren Menschen landen kann, sich dort hinsetzen kann und dort bleiben kann? Was für Menschen müssen wir sein? Darüber werden wir heute sprechen. Halleluja. Ja, besonders, das ist schon mal eine gute Antwort. Halleluja. Aber als erstes möchte ich dir ganz kurz noch etwas über die Herrlichkeit Gottes sagen. Das Gewicht der Person Gottes. Weißt du, es ist wichtig, dass wir verstehen, das Gewicht der Person Gottes ist das Gewicht seines Wesens. Es ist das Gewicht der Substanz seines Wesens. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir verstehen, welcher Substanz Gott ist. Welche Substanz Gott hat, welche Art die Substanz Gottes ist. Also die Substanz Gottes ist nicht einfach nur Kraft. Die Substanz Gottes ist nicht einfach nur Macht, sondern Jesus hat uns Gott offenbart im neuen Bund als unseren Vater. Amen. Johannes 17, Vers 6 heißt es, dass er uns den Vater offenbart hat. Könnt ihr da schauen? Das funktioniert nicht. Okay. Der Jesus hat gesagt, er hat uns den Vater offenbart als denjenigen, der Gott ist. Jesus hat den Vater offenbart. Er hat nicht den Gott der Macht in erster Linie offenbart. Er hat nicht den Gott der Kraft in erster Linie offenbart, sondern er hat den Gott als den Vater offenbart. Amen. Er hat Gott als den Vater offenbart. Halleluja. Und das Wesen dieses Vaters, das er offenbart hat, wie ist das Wesen dieses Vaters? Es ist Liebe. Amen. Es ist der Vater der Liebe. Das heißt, wenn wir davon sprechen, wenn wir vom Gewicht der Herrlichkeit Gottes sprechen, wenn wir von der Kavod, der manifesten Präsenz Gottes sprechen, dann sprechen wir vom Gewicht der Liebe des Vaters. Dann sprechen wir von diesem Gewicht der Vaterliebe Gottes. Gott möchte in dir ein Haus finden, in dem er mit dem ganzen Gewicht seiner Vaterliebe wohnen kann, indem er mit dem gesamten Gewicht seiner Vaterliebe sitzen bleiben kann, sozusagen, indem das gesamte Gewicht seiner Vaterliebe wohnen kann und bleiben kann. Amen. Was für Leute müssen wir sein, um Träger dieses Gewichtes der Vaterliebe Gottes zu sein? Ich sag dir, was für Leute wir sein müssen. Wir müssen Leute sein, die empfänglich und durchlässig für diese Vaterliebe Gottes sind. So einfach. In dem Maße, wie du empfänglich und durchlässig für die Vaterliebe Gottes bist, in dem Maße bist du ein Tempel, in dem das Gewicht seiner Vaterliebe ruhen kann und bleiben kann. Und weißt du, ich glaube, darum geht es in dieser Zeit ganz stark. Es geht darum, Gott, weißt du, Gott gießt seinen Geist aus, um dich und mich noch mehr durchlässig zu machen. Er gießt seinen Geist aus, damit er mit seiner Vaterliebe nicht nur dich berühren kann, sondern dass er wirklich in der Tiefe deiner Seele wohnen kann. Er sucht einen Wohnort. Er sucht einen Wohnort, an dem diese größere Herrlichkeit der Vaterliebe Gottes wohnen kann und bleiben kann. Er sucht Söhne und Töchter Gottes, die dieses Gewicht seiner Vaterliebe tragen können. Amen. Und tragen kannst du es in dem Maße, wie du dafür empfänglich und durchlässig bist. Halleluja. Tragen kannst du es in dem Maße, ich sag's jetzt mal umgekehrt, scheinbar negativ, tragen kannst du es in dem Maße, wie du seiner Vaterliebe in deinem Leben nicht im Weg stehst. Jetzt sagst du, ja okay, wer will denn schon der Vaterliebe Gottes im Weg stehen? Niemand will der Vaterliebe Gottes im Weg stehen, der bei Trost ist. Also ich sage mal so, der eine kleine Ahnung davon hat, wer der Vater ist, der ein bisschen was von Jesus weiß, der ein bisschen weiß etwas über die Liebe Gottes. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist ja eine gewaltige Liebe unseres Vaters. Also wer wollte dieser Liebe entgegenstehen? Amen. Oder ist hier jemand, der dem gerne entgegenstehen würde, der sagen würde, nee, also bitte, Vater, lass mich in Ruhe. Okay, kann auch sein, dann ist auch kein Problem, wenn das bei dir gerade momentan so ist, ist auch kein Problem, heute wirst du freigesetzt. Amen. Aber die Sache ist tatsächlich die, und das betrifft letztendlich uns alle, die Sache ist tatsächlich die, dass unsere Seelen, ja, du bist ja Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Ja? Du bist nicht Seele, aber du hast eine Seele. Und unsere Seele, also unser Verstand, Wille, Gefühl, hat eine bestimmte Prägung. Und diese Seele ist durch den Sündenfall unter den Einfluss eines Geistes gekommen, über den ich heute ein bisschen sprechen will, unter den Einfluss eines Geistes, der uns letztendlich immer versucht, von der Vaterliebe Gottes abzuschneiden. Es ist der Geist, den der Teufel, der ja der Vater der Lüge ist von Anfang an, es ist der Geist, den der Teufel in die Menschheit eingeschleust hat, als die Menschheit gefallen ist. Es ist der Waisengeist. Sag mal Waisengeist. Es ist der Waisengeist. Weißt du, der Teufel war der Urweise. Aber er wurde rausgeschmissen vom Vater aus dem Himmel. Er wurde rausgeschmissen aus der Familie Gottes. Er war einer, der sich erhoben hat, ein Engel, der sich erhoben hat, ein Erzengel, der sich erhoben hat. Und er wurde rausgeschmissen. Und so wurde er zu einem Weisen, der umherwanderte und suchte, wo kann ich Einfluss gewinnen. Und Gott hatte dem Menschen die Herrschaft gegeben über alles, was er geschaffen hatte. Aber dieser Weisengeist, ja, er ist ja ein Geist, auch der Teufel, also dieser Weisengeist wollte gerne Herrschaft wieder gewinnen, die er verloren hatte. Und so suchte er sich Adam und Eva und er verführte sie, er belog sie mit seinem Weisengeist, er infiltrierte sie mit diesem Weisengeist, indem er ihnen sagte, hey, sollte Gott Folgendes gesagt haben. Und dann hat er ihnen eine Lüge aufgetischt und hat in ihnen Zweifel darüber gesät, dass Gott, der sie geschaffen hat, also Gott, der Vater, es wirklich gut mit ihnen meint. Das war ja die Wurzel von allem. Ja, Adam und Eva schauten sich den Baum an, von dem Gott ihnen verboten hatte zu essen und sie sagten, wow, der Baum ist sehr gut und Gott hat uns vorenthalten, von diesem Baum zu essen. Also vielleicht hat Gott es doch nicht gut mit uns gemeint. Und sie gaben diesen Zweifel Raum und so kam dieser Weisengeist vom Teufel auf die Menschheit und der Mensch wurde getrennt von Gott, wurde getrennt vom Vater und er wanderte umher wie die Weisen, er wanderte umher, der Mensch wanderte umher wie ein Weise getrennt von Gott. Und das so lange, bis Gott seinen einzigartigen Sohn, der niemals getrennt war von ihm, der niemals ein Weise war, der immer beim Vater war, der 100% im Vertrauen des Vaters ruhte, der niemals getoucht war von diesem weisen Geist. Er sandte diesen Sohn, der frei war von diesem Geist, er sandte ihn hier in diese Welt und er gab ihn hin, stellvertretend für uns. Er gab ihn hin sozusagen wie einen Weisen, indem er ihn am Kreuz trennte von seiner Vaterliebe. Deswegen schrie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment, er war sonst nicht getrennt vom Vater, aber in diesem Moment war er getrennt vom Vater, weil Gott den Weisen Geist der Menschheit auf ihn legte. Und indem er diesen Weisen Geist auf sich nahm, indem er die Konsequenz dieses Weisen Geistes auf sich nahm, nämlich den ewigen Tod sozusagen am Kreuz, den Tod des Verfluchten, die Trennung von Gott auf sich nahm, hat er die Menschheit befreit, beziehungsweise hat er den Weg frei gemacht für die Befreiung der Menschheit von diesem Weisengeist. Von diesem Weisengeist, der immer zweifelt und immer denkt, oh, meint es Gott wirklich gut mit mir? Amen. Halleluja. Also, letztendlich können wir sagen, alles, was nötig ist, um frei zu werden von diesem Weisengeist, der uns daran hindert, den Vater zu empfangen, wirklich seine Liebe zu empfangen, alles, was wir tun müssen, ist, letztendlich dem Erlösungswerk von Jesus Christus zu glauben. Er nahm den Weisengeist auf sich, damit wir frei würden vom Weisengeist. Okay, jetzt sagst du, ja, das glaube ich ja, das glaube ich ja schon seit 27 Jahren oder keine Ahnung, seit 79 Jahren oder wie viel auch immer. Halleluja. Amen, vielleicht bist du 105 und du sagst, ich habe seit meiner Kindheit schon das geglaubt. Aber weißt du, selbst wenn du 105 bist und es seit deiner Kindheit glaubst, diese Tatsache, heißt es trotzdem nicht automatisch, dass jeder Bereich deiner Seele bereits frei ist von diesem weisen Geist. Es kann durchaus sein, dass es Bereiche gibt und ich glaube, weil ich kenne mich und ich kenne auch das Wort Gottes natürlich und deswegen glaube ich, dass es bei jedem von uns noch Bereiche gibt der Seele, die der Liebe des Vaters noch nicht wirklich zugänglich sind, weil dann noch dieser Weisengeist unbewusst sitzt, der uns trennt in diesem Bereich, davon abhält, die Liebe des Vaters wirklich zu empfangen. Amen. Halleluja. Das ist ein lebenslanger Prozess, die Liebe des Vaters immer tiefer zu erkennen und immer durchlässiger zu werden. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Gott in dieser Zeit wirklich den Heiligen Geist Überstunden machen lässt, um uns wirklich beschleunigt frei zu bekommen, damit er wirklich mit seinem Gewicht der Vaterliebe einfach stärker als je zuvor in unserer Mitte sitzen kann, bleiben kann, ruhen kann und dass dieses Gewicht der Herrlichkeit Gottes wirklich von uns getragen werden kann. Amen. Halleluja. Geben wir mal dem Heiligen Geist einen Applaus. Habe ich gerade so auf dem Herzen. Heiliger Geist, danke für alles, was du tust. Danke, Heiliger Geist, dass du uns freisetzt, Herr, von jedem Rest von weißem Geist, der noch irgendwo in unserer Seele sitzt, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, unsere Seelen erneuern zu lassen, Herr, unser Denken erneuern zu lassen, unsere Gefühle erneuern zu lassen, Herr, unseren Verstand erneuern zu lassen, Herr. Herr, von all diesen Prägungen noch, die wir durch den Einfluss des weißen Geistes in der Welt noch in uns tragen, in unsere Seele tragen. Danke, Herr, dass du uns davon freisetzt, Herr. Halleluja. In dieser Zeit. Also die Welt lebt als Waisen von Gott. Sie sind abgewandert, sie sind abgeirrt. Und dann darfst du dich nicht wundern, dass sie auf immer verwirrtere Ideen kommen. Je weiter du vom Schöpfer entfernt bist, umso verwirrter werden deine Ideen in Bezug auf die Schöpfung, umso verwirrter werden deine Ideen in Bezug auf dich selber, umso verwirrter werden deine Ideen in Bezug auf das, wie Gott dich gemacht hat oder wie Gott überhaupt Menschen gedacht hat. Je weiter du entfernt wirst, umso verwirrter wird es. Und du kannst diesen weisen Geist in der Welt sehen. Amen, oder? Kannst du sehen? Okay. Halleluja. Heute werden wir erleben, dass wir diesen weisen Geist nicht nur in der Welt sehen können, sondern dass wir ihn vielleicht in unserer eigenen Seele noch sehen können. Amen. Weil tatsächlich ist es so, er versteckt sich gerne. Er tarnt sich. Ja? Er versucht sich irgendwie unsichtbar zu machen und er versucht einfach in deinem Leben, irgendwo in deiner Seele einen kleinen Brückenkopf zu haben, ohne dass du überhaupt realisierst, dass das der Brückenkopf eines weisen Geistes in deiner Seele ist. Ohne dass du überhaupt realisierst, hey, da werde ich noch getrieben vom weisen Geist. Ja, so wie der ältere Bruder des sogenannten verlorenen Sohnes, ja, im Lukas 15, der ältere Bruder dieses verlorenen Sohnes, von ihm heißt es, dass er immer beim Vater war, dass er immer im Haus des Vaters war und am Ende dieses Gleichnisses sehen wir, er hatte trotzdem nicht erkannt, wie gut der Vater ist. Er war immer um den Vater rum und der Vater sagt zu ihm, hey, alles was mein ist, ist dein. Amen. Du bist alle Zeit bei mir. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber du hast es noch gar nicht erkannt. Und deswegen verhältst du dich wie ein Weise. Das steht jetzt wörtlich so nicht in der Bibel, aber genau das war das Verhalten dieses älteren Bruders. Es war das Verhalten eines Weisen. Und wir wollen uns heute einfach ein bisschen anschauen, wie sich Weisen verhalten, im Gegensatz zu Söhnen. Wie verhalten sich Weisen? Beziehungsweise welche Herzensregungen hat eine Seele, die wie ein Weise lebt? Und welche Herzensregung hat eine Seele, die wie ein Sohn lebt? Okay, interessiert euch das ein bisschen? Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, könnte es sein, dass das was mit dir zu tun hat? Okay. Also mal ganz grundsätzlich, was ist das Kennzeichen, das Urkennzeichen eines weisen Geistes? Ich sag mal ganz grundsätzlich und allgemein kannst du sagen, überall, wo deine Seele noch in Ängsten lebt, mit Ängsten lebt oder aus Ängsten lebt, ist der Geist der Sohnschaft noch nicht voll angekommen. In jedem Bereich deiner Seele, in der noch eine Angst sitzt, morchelt, vor sich hin arbeitet, dein Denken, dein Fühlen beeinflusst immer wieder, oder manchmal auch nur in bestimmten Situationen vielleicht, aber in dem Moment, wo es deine Seele beeinflusst, ist dieser weisen Geist am Werk, weil diese Angst dir sagt, hey, mein Gott schützt mich nicht, mein Gott ist nicht für mich, Gott ist nicht da, also ich muss Angst haben, ich muss mir Sorgen machen, ich muss gucken, wo ich bleib und so weiter. Und all die Konsequenzen, die dann damit zu tun haben, wir schauen uns das gleich näher an. Aber ich wollte dir einfach zum Anfang sagen, die Ursache, an der du dir den weisen Geist erkennst, ist die Angst. Weil Jesus hat gesagt, die Sünde ist die, dass sie mir nicht vertrauen. Die Sünde ist, dass sie die Vaterliebe Gottes nicht erkennen, nicht annehmen, ihr nicht vertrauen und deshalb haben sie Angst. Ja. Er hat gesagt, Johannes 16, 33, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja. Also unter dem Geist dieser Welt, unter dem weisen Geist habt ihr immer Angst. Diese Angst, der eine jene Angst, der andere diese Angst, Angst vor diesem, Angst vor jenem. Okay? Also die Wurzel ist immer Angst. Aber diese Angst wiederum äußert sich in unterschiedlichen Symptomen, weil jetzt sagst du vielleicht, jetzt habe ich das mit der Angst gesagt, sagst du, nö, also Ängste habe ich nicht, also ein ängstlicher Typ bin ich nicht, Halleluja, ich bin gut raus, heute ist nicht für mich, preis den Herrn, lass ihn für die anderen beten. Okay, also diese Ängste des Weisen Geistes können sich sehr unterschiedlich äußern. Ja, das ist nicht nur einfach, die äußern sich nicht einfach nur so banal, was heißt banal, das ist auch heftig oder ist schlimm, ja, mit Panikattacken zum Beispiel, ja, oder Angststörungen oder so, so äußern sie sich natürlich auch, aber nicht nur. Ja. Entscheidend ist, was 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, bei allem, was wir jetzt sagen, ist entscheidend, das schicke ich voraus, damit du einfach die Perspektive hast, ja, dass du, wir werden heute nicht nur einfach irgendeine Diagnose erstellen, ja, und dann gehst du mit der Diagnose nach Hause und sagst, okay, hier habe ich noch einen weisen Geist und da habe ich noch einen weisen Geist, okay, was machen wir jetzt? Oh, fühlen wir uns schlecht? Nein. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, und letztendlich hinter dem weisen Geist steckt immer diese Sünde des Misstrauens, ja, und er sagt ganz klar, wenn wir unsere Sünde bekennen, was ist dann? Dann ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns erstens die Sünde vergibt. Halleluja. Das ist schon mal wunderbar. Also der Vater sagt, okay, ich rechne es dir nicht mehr zu. Wenn du einfach anerkennst, okay, gut, da habe ich noch diesen weisen Geist. Okay, gut, da sitzt noch dieses Misstrauen Gott gegenüber in meiner Seele und du erkennst es an. Das heißt, du übernimmst Verantwortung. Um das geht es. Ja? Du schiebst es nicht von dir weg. Du sagst nicht, ja gut, andere haben vielleicht dieses Problem, aber ich nicht. Oder ja, ich habe dieses Problem, aber das habe ich ja nur deswegen. Und das und dann rechtfertigst du es oder wie oder redest dich raus. Verstehst du? Dann funktioniert es nicht. Aber wenn du Verantwortung übernimmst, das ist damit gemeint, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt, erstens, und zweitens, und das wollen wir heute erleben, und zweitens dich reinigt, sag mal reinigt, reinigt von aller Ungerechtigkeit, also reinigt von allem, was dem Vater nicht entspricht, reinigt von allem, was dem Vater noch die Landebahn nimmt in deiner Seele. Reinigt von allem, was deine Seele noch nicht durchlässig macht für die Liebe des Vaters. Er reinigt dich. Und wenn er dich reinigt, dann heißt es, dass ein Kanal frei wird und im Ergebnis wird er kommen mit einem größeren Gewicht seiner Herrlichkeit, die das Gewicht der Liebe des Vaters ist. Amen? Hast du den Weg? Okay, siehst du, wo es lang geht? Preis den Herrn. Ihr über Livestream auch? Seid ihr dabei? Okay, super. Also, woran kann man einen weisen Geist erkennen? Ich gebe dir einfach mal eine Liste von Symptomen, die nicht auch einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber eine Liste von Symptomen dieser Ängste, die letztendlich alle auf den weisen Geist zurückzuführen sind. Und ich sage dir einfach mal ein paar Fragen, die du dir selber stellen kannst. Ja? Einfach ein paar Fragen, ja? Die du dir ehrlich stellen kannst, deiner Seele stellen kannst. Erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, vergleiche ich mich mit anderen? Ab und zu. Vergleiche ich mich mit anderen und noch etwas gesteigert, bin ich neidisch, wenn andere Bestätigung für etwas bekommen und ich nicht? Ein Zeichen für einen weisen Geist. Genau das war der ältere Bruder. Ja. Der Vater hat das Kalb geschlachtet für den Jüngeren und hat gesagt, für mich hast du kein Kalb geschlachtet. Amen. War neidisch. Amen. Warum? Es gab keinen Grund. Der Vater sagt, alles was meines ist dein. Du bist alle Zeit bei mir. Ich liebe dich, mein Kind. Welchen Grund solltest du haben, auf irgendjemand neidisch zu sein? Welchen Grund solltest du haben, dich mit irgendjemand zu vergleichen? Weißt du, das kann sich manchmal auch im frommen Muster äußern. Beispiel, hast du dich, wenn du ehrlich bist, hast du dich schon mal ertappt, jemand hat ein Zeugnis gegeben von dem, was Gott durch ihn in seinem Leben getan hat. Was ich, jemand hat hier vorne Zeugnis gegeben und gesagt, ich habe da gebetet für jemanden, für einen Toten und dann ist der Tote auferstanden. Oder ich habe da gebetet für einen Kranken und dann wurde der Kranke geheilt. Und du hast dir gedacht, immer kommt der so groß raus. Oder vielleicht hast du es so nicht gedacht, es ist schon wieder unfromm, aber du hast... Verstehst du, aber in dir war diese Regung, vielleicht ist diese Regung... Oh, manchmal, das spürt man manchmal, ja, dann versucht jemand anders, versucht dann dieses Zeugnis noch zu toppen, kommt dann schnell mit seinem Zeugnis, sagt, ja, ich habe auch ein Zeugnis, ich habe auch ein Zeugnis, ich habe auch was, ich habe auch was. Der Weiß sagt immer, ich habe auch was zu bieten, ich habe auch was, wofür es Bestätigung geben kann, ich habe auch was. sagt der Weise. Und statt einfach zu sagen, okay, Herr, dir sei alle Ehre sowieso, so wenn jemand Zeugnis gibt, ich meine, wer bekommt die Ehre? Das ist ja schon mal so ein Thema, ja? Wer bekommt die Ehre? Die Person, durch die es passiert ist oder Jesus, der es getan hat? Ja, ich meine, okay, ja. Weißt du, andere Frage, ich formuliere es nochmal anders. Ist es dir wichtig, dass andere Menschen dein Tun, zum Beispiel für Gott, sehen und auch anerkennen? Ist es dir sehr wichtig? Nein. Ja? Gut, okay, wenn nicht, dann super. Aber weißt du, ich stelle die Frage nochmal tiefer. Würdest du das, was du jetzt tust, mit der gleichen Begeisterung und Entschiedenheit tun, wenn niemand außer Gott es sehen würde und anerkennen würde? Wenn niemand sagen würde, wenn dein Chef nicht sagen würde, gut gemacht, wenn dein Pastor nicht sagen würde, gut gemacht, wenn niemand sagen würde, und wie gesagt, ich bin nicht dagegen, Leute anzuerkennen für das, was sie tun, verstehst du? Aber ich bin dagegen, davon abhängig zu sein. Amen. Weil die Frage ist immer, für wen machst du es? Machst du es, damit du dem Chef gefällst? Machst du es, damit du den Menschen gefällst? Machst du es, damit du Anerkennung bekommst? Wenn das noch in deiner Seele ist, dann ist es ein Zeichen für ein Waisengeist. Und das führt dich in Konkurrenz. Es führt dich in Konkurrenz um Bestätigung. Es führt dich in Konkurrenz bei der Arbeit. Es führt dich in Konkurrenz in der Gemeinde. Es führt dich in Konkurrenz in der Familie. Weißt du, ganz vieles, was in der Gemeinde Jesus abläuft, läuft teilweise wirklich unbewusst in Konkurrenz ab. Ganze Dienste sind in Konkurrenz mit anderen Diensten und versuchen einfach noch ein bisschen besser, noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen, wow, wer hat die meisten Follower, wer hat die meisten Klicks, wer hat die meisten Likes, was weiß ich was. Das ganze Facebook basiert darauf. Die ganzen Social Media basieren darauf. Ja? Also ich könnte die Frage auch so stellen, jetzt für die junge Generation. Bist du noch abhängig davon, wie viele Likes du für dein Posting bekommst? Okay. Schweigen im Walde. Ja? Versuchst du unbewusst andere auszustechen? Ja? Indem du einfach, ja, ich habe es besser gemacht, Halleluja, ich gehe nach oben, ich werde mehr bestätigt. Ja, das kann durch unterschiedliche Dinge sein, das kann durch das sein, was du tust, das kann auch durch dein Aussehen sein. Versuchst du, besser auszusehen als andere. Weil, weißt du, Gott hat nichts dagegen, dass du versuchst, gut auszusehen. Verstehst du, wir sollen nicht als Christen hässlich rumlaufen und so weiter. Gott hat nichts dagegen, dass du gut aussiehst, aber besser, warum besser? Besser als wer, besser als was? Du gefällst dem Vater. Amen. Du gefällst ihm, wie du bist. Also versuchst du, andere auszustechen durch das, was du tust, durch deine Arbeit, durch deinen Dienst, durch dein Aussehen, durch deine Hilfsbereitschaft auch. An der Stelle gleich eine weitere Frage eingeschoben. Hast du ein Helfersyndrom? Was ist ein Helfersyndrom? Ein Helfersyndrom ist eine Haltung der Seele, die sich nur dann wohlfühlt, wenn sie anderen Menschen dienen kann, wenn sie anderen Menschen helfen kann. Aber jemand, der ein Helfersyndrom hat, ist erstens unfähig, sich selber dienen zu lassen. Er will immer in der Beziehung derjenige sein, der dient, niemals der, der empfängt, sondern er will immer der sein, der dient. Und zweitens zieht er sich die Bestätigung daraus, dass er dient, weil er damit immer wieder sagen kann, wow, Gott, du siehst ja, was ich alles für dich tue. Weißt du, dieser Waisengeist kann auch in Bezug auf Gott sein. Amen. Weißt du, tust du etwas für Gott, damit er dir ein paar Gummipunkte im Himmel gut schreibt? Gummipunkte, kennst du nicht, was Gummipunkte sind? Nee? Okay, das haben wir früher mal gesagt, da gibt es einen Gummipunkt dafür. Ich weiß auch nicht, was das war, aber es war auf jeden Fall war es was Gutes. Weiß ich. Ja, früher, ich weiß noch, meine Schwester war als Kind in der Jungschar gewesen und in dieser Jungschar, da war eine ziemlich strenge Leiterin und die hat immer Punkte verteilt für gute Sachen, die Leute gemacht haben, wurden immer Punkte gegeben. Und wenn sie zum Beispiel nicht kamen in die Jungschar, da gab es keinen Punkt und so weiter. Und da ging es immer darum, wer hat die meisten Punkte. Ja, die waren nicht aus Gummi, die Punkte, aber ja, okay. Verstehst du? Was ist die Motivation? Andere Frage. Jetzt geht es in die andere Richtung. Willst du unbedingt um jeden Preis erfolgreich sein? Willst du um jeden Preis erfolgreich sein? Willst du in den Augen der Menschen, in den Augen Gottes, in deinen eigenen Augen unbedingt erfolgreich sein? Bist du bereit, andere Menschen zu benutzen, damit du erfolgreich bist? Jetzt ist eine Frage auch an Chefs überall. Ja? Bist du bereit, sozusagen über Leichen zu gehen, damit du nach oben kommst? Ja? Brauchst du Erfolg, um dich gut zu fühlen? Wirst du depressiv, wenn du mal keinen Erfolg hast? Ja, brauchst du Erfolg, um dich gut zu fühlen? Ist ein Zeichen für einen weisen Geist, weil deine Identität nicht in der Liebe des Vaters ist. Dann ist deine Identität im Erfolg. Und das führt ganz schnell in solche Dinge wie zum Beispiel Workaholic. Ja, bist du ein Workaholic? Workaholics sind immer in einem Teil ihrer Seele weisen. Immer. Ein Workaholic braucht die Arbeit, um sich gut zu fühlen. Braucht die Arbeit, um sich bestätigt zu fühlen. Um sich geliebt zu fühlen. Du fühlst dich nur gut, wenn du irgendwas am Machen bist. Das ist auch ein Zeichen für einen weisen Geist. Du kommst nie zur Ruhe. Weil du musst immer irgendwas machen. Du musst immer irgendwas tun. Und wenn gerade nichts zu tun gibt, dann suchst du dir irgendwas zu tun, was dir irgendwie die Bestätigung gibt. Hey, ich bin am Leben, ich tue was. Aber weißt du, du bist nicht nur am Leben, wenn du was tust, sondern du bist am Leben, weil Gott dich geschaffen hat und weil Gott dich so, so, so sehr liebt, weil du sein Kind bist und weil er einfach Freude hat an der Gemeinschaft mit dir. Halleluja. Was haben wir noch für Fragen? Bist du perfektionistisch? Ist alles, was weniger als Perfektion ist, für dich nicht erträglich? Ja. Das ist ein Waisengeist. Amen. Weil ein Kind fühlt sich wohl in seiner Haut, fühlt sich wohl im Vater, auch wenn, was weiß ich, mal nicht das letzte Stäubchen aus dem Auto weggesaugt ist. Als Beispiel. Ja. Aber es kann sich auf viele Sachen beziehen, nicht nur auf dein Auto. Ja. Halleluja. Ja, jede Form von Götzendienst ist letztendlich immer ein Waisengeist. Dein Auto kann ein Götze sein. Ja. Dein Hobby kann ein Götze sein. Dein Partner kann ein Götze sein. Götzendienst bedeutet einfach, alles, was du meinst, dass du aus dieser Person oder aus dieser Sache oder aus dieser Beschäftigung oder was auch immer es ist, du versuchst deinen eigenen Wert, deine eigene Erfüllung damit zu befriedigen und damit aufzufüllen, was diese Sache, diese Person oder was auch immer dir vermeintlich geben kann, dieses Gefühl. Ja? Ja? Hast du ein geringes Selbstwertgefühl? Zeichen für einen weisen Geist. Amen. Hast du ein geringes Selbstwertgefühl? Bist du oder triffst du Entscheidungen aus immer, wenn du Entscheidungen triffst, bist du dir immer unsicher? Oh ja, soll ich das machen? Nee, ach, vielleicht doch lieber das. Vielleicht will Gott doch das. Also dieses Schwanken auch ständig. Hin und her. Also heute sagt Gott das und morgen sagt Gott das. Das ist nicht Gott, der zu dir spricht, sondern es ist der weisen Geist, der dich verunsichern will. Der dir immer sagen will, du bist nicht richtig. Ah ja, vielleicht doch das. Oh ja, vielleicht habe ich mich doch geirrt. Weißt du, diese Unsicherheit in deiner Seele macht dich schwankend, macht dich wankend. Wankelmütigkeit ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Ein Sohn geht klar. Amen. Ein Sohn, weißt du, was hat Jesus gesagt über den Sohn? Er hat gesagt, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und Jesus hat gesagt, ich tue einfach, was ich den Vater tun sehe. Also manche Christen sagen, ja, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, aber sie sind sich vollkommen unsicher, was denn der Vater eigentlich tut. Amen. Ja, weil sie nicht glauben, was Jesus im nächsten Vers gesagt hat. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Das heißt, du hast keinen Mangel an Richtungsweisung, wenn du als Sohn Gottes unterwegs bist. Aber der Geist des Weisen kann diese Klarheit in deiner Seele vernebeln, weil er dich unsicher macht. Weil da tief drin immer das Ding ist, ja, am Ende mache ich es doch nicht richtig. Am Ende mache ich doch einen Fehler. Und dann gibt es einen drauf. Davor hat der Weise immer Angst, dass er einen draufkriegt. Er hat immer Angst, dass er einen draufkriegt. Deswegen kann er auch nicht Fehler zugeben. Hast du Schwierigkeiten, Fehler zuzugeben? Suchst du immer die Möglichkeit, die Fehler, die passiert sind, auf andere zu schieben und sie von dir selber wegzuhalten? Bist du langsam darin zu sagen, okay, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Vielleicht hast du es in dem Moment noch, bist du dir noch gar nicht sicher, ob du einen Fehler gemacht hast oder vielleicht haben auch andere Fehler gemacht. Aber sagst, okay, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Oder musst du sofort dieses Bild zurechtdrücken von dir selber, das im Raum ist und sagen, nein, aber also an mir lag eigentlich Also vielleicht lag ein ganz kleines, aber eigentlich lag eigentlich gar nichts an mir, sondern es lag eigentlich lag es doch zu 99,99999% lag es doch an den anderen. Oder an den Umständen oder was auch immer oder die, keine Ahnung, ja, alles ist gegen mich. Ja, das ist, der Weise denkt immer, alles ist gegen ihn. Der Weise denkt immer, die Umstände verschwören sich gegen ihn, die anderen Menschen verschwören sich gegen ihn, der Teufel verschwört sich immer gegen ihn. Weißt du, das ist auch so ein Thema. Der Teufel, es ist keine Frage, dass der Teufel die Söhne Gottes nicht mag, oder sind wir uns einiger? Und natürlich versucht er uns zu zerstören, wenn er das könnte. Aber ich sag dir etwas, er kann dir 0,0 tun, wenn du als ein Sohn lebst. Jesus hat klar gesagt, hey, also bevor meine Zeit ist, kann der Teufel mir gar nichts tun. Jesus konnte in dieser Gewissheit durch die Volksmenge durchgehen, die in die Klippe runterstürzen wollte. Weil er wusste, meine Zeit ist noch nicht gekommen, es ist noch nicht so weit. Ja, er wusste, okay, eines Tages wird der Teufel die Macht bekommen, ihn umzubringen. Aber er wusste, das ist noch nicht die Zeit. Und solange meine Zeit nicht ist, weiß ich, dass mein Vater mich beschützt, egal was um mich herum ist. Amen. Das heißt, es ist der Waisengeist, der dir immer irgendwelche Ängste macht. Oh, was könnte passieren? Was ist da? Und was tut der Teufel? Und hier und da. Dieser ganze übermäßige Fokus auf den Teufel kommt noch aus dieser tief sitzenden Bindung in der Seele an den Waisengeist. Der Teufel hat uns an sich selber gebunden durch den Waisengeist. In dem Moment, wo wir frei sind vom Waisengeist, hat er an uns nichts mehr. Jesus hat gesagt, an mir hat er nichts. Warum hat er an ihm nichts? Weil er wusste, wer er war. Amen, weil er wusste, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Also was will dieser kleine Weise? Weißt du, das ist ungefähr so. Das Verhältnis zwischen dir und dem Teufel aus der Sicht Gottes ist wirklich das Verhältnis zwischen einem, der absolut proper in der Liebe des Vaters aufgewachsen ist, lebt, weiß, mein Vater ist für mich und wow, er begeistert mich, er jauchzt über mich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er freut sich über mich mit Jubel und so weiter. Das ist mein Vater, der steht hinter mir. Und dann gibt's da diesen anderen, diesen armen Weisen, verstehst du, der immer unsicher ist, der nicht weiß, was Sache ist, der den Vater nicht kennt, der rausgestoßen wurde vom Vater und dieser kleine Schisser, das ist der Teufel. Im Verhältnis zu dir. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, was habe ich noch für schöne Fragen für dich? Halleluja. Okay, andere Sache. Definierst du dich als Person über deine Karriere, deinen Titel, deinen Besitz, dein Aussehen, deine Sportlichkeit? Ist das deine Identität? Wenn es morgen weggenommen würde, würdest du dich dann immer noch geliebt fühlen? Das ist ja die Frage. Wenn du morgen plötzlich, wenn morgen dein Arbeitgeber, wo du jetzt vielleicht erfolgreich bist, wenn morgen dein Arbeitgeber sagen muss, also, tut mir leid, also wir können sie nicht mehr brauchen, sie sind unten durch bei uns. Ja. Jetzt wird schon was konfrontiert. Ja. Okay. Verstehst du? Mhm. Definierst du dich darüber? Siehst du deine Identität darin? Oder was ist deine Identität? Sohn. Man sagt immer so schön, früher hat man immer gesagt, wenn Leute mit 18 schon ihr erstes Auto hatten, hat man immer gesagt, ja, von Beruf Sohn. Na, weil sie konnten natürlich das Auto nicht leisten, aber der Vater hat es ihnen geschenkt. Ja. Von Beruf Sohn. Ja. Was ist dein Beruf? Bist du, was weiß ich, Ingenieur oder Arzt oder Arbeiter oder Verwalter oder was auch immer? Oder bist du zuerst und vor allem erstmal Sohn? Amen? Okay. Versuchst du, deinen Selbstwert zu erhöhen, jetzt noch eine andere Frage, versuchst du deinen Selbstwert zu erhöhen durch stolzes, selbstgefälliges, narzisstisches Gehabe, ja, so wo du immer Leuten zeigen musst, schau mal, was ich alles mache und du machst es natürlich unauffällig, du lässt es immer mal einfließen, deine Errungenschaften, ja, so nebenher, so dass einfach auch jedem klar ist, wen sie vor sich haben, ja. Versuch sozusagen, das Bild von dir aufzupeppen, ja, damit es auch jeder merkt, ja. Ich sag dir, was es bewirkt. in deiner Seele Stress. Das ist anstrengend. Die Liebe des Vaters bringt dich zur Ruhe. Amen. Als Sohn weißt du, dass du ein Sohn bist und es spielt für dich keine Rolle, ob irgendjemand anders weiß, dass du ein Sohn bist. Weil du weißt ja, dass du ein Sohn bist. Ist egal, ob es jemand anders weiß, ob es jemand anders realisiert, wer du bist, welche Beziehung du zum Vater hast. Du weißt ja, welche Beziehung du hast. Amen. Halleluja. Wow, heute ist es so still hier im Raum. Halleluja. Andere Möglichkeit, wie du Minderwertigkeit versuchen kannst zu kompensieren, ist durch jede Art, es ist auch eine Kompensation letztendlich von Minderwertigkeit oder Selbstwert, mangelnder Selbstwert oder überhaupt Mangel der Seele, einfach Waisengeist, ist jede Form von Sucht. Ist die Wurzel von jeder Form von Sucht. Jede Form von Sucht ist eine Ersatzbefriedigung für die Liebe des Vaters. Und der Feind kann dir unterschiedliche Dinge geben, um diesen Mangel in deiner Seele zu befriedigen. Das müssen nicht gleich so heftige Sachen sein wie Drogen oder Alkohol oder Tabletten oder irgendwelche Sachen, die dann auch noch gesundheitlich gleich sehr gefährlich sind oder Rauchen oder sonst was. Oder übermäßiges Essen zum Beispiel, das ist auch gesundheitlich nicht sehr gut. Ja? Aber das sind so Dinge, natürlich, die diesen Mangel der Seele offenbaren, die einfach diese Unsicherheit deiner Seele offenbaren, dass du nicht geliebt sein könntest vom Vater, dass du nicht bedingungslos angenommen sein könntest und dass der Vater dir nicht alles geben könnte, was du brauchst. Weißt du, der Vater will dir alles geben, was du brauchst. Er will jeden Mangel ausfüllen. Sag mal zu deinem Nachbarn, er will jeden Mangel ausfüllen. Und dazu brauchst du nicht das völlige Gefühl deines Bauches. Dafür brauchst du auch nicht das Befriedigungsgefühl von Sex. Dazu brauchst du nicht Pornografie. Dazu brauchst du nicht das Gefühl, ständig was Neues einzukaufen. Ja, die Einkaufssucht, ständig alles Mögliche bestellen zu müssen, damit man sich wieder gut fühlt. Wow, jetzt habe ich wieder das, jetzt habe ich wieder das. Ja. Unkontrolliertes Geld ausgeben ist ein Zeichen für den Waisengeist. Oder ständiges Schauen, Abhängigkeit von Filmen, von Serien, Netflix oder was auch immer. Also nicht, dass Netflix an sich dämonisch wäre, aber du kannst da reingezogen werden. Amen. In diese Abhängigkeit. Ständig noch ein Film und noch ein Film, dann fühlt man sich wieder gut. Jetzt tue ich mir noch den Film rein, fühlt man sich wieder gut. Handy, okay, ich fühle mich wieder gut. Ja, da passiert wieder was. Ich mache wieder was. Ha, ha, ha. Okay. Exzessive Hobbys. Auch das, weißt du, wo du dich so auf irgendeine Sache versteifst. Weißt du, das war bei mir als Jugendlicher so. Ich habe immer exzessiv meine Hobbys betrieben. Jedes Hobby. Kakteen züchten. Es war exzessiv, ja, wirklich. Ja, man kann, weißt du, man kann alles exzessiv machen und man kann alles irgendwie normal machen. Ja. Das ist einfach ein Füllen von Mangel. Und ich hatte verschiedene andere Hobbys, ich habe das immer mal wieder gewechselt. Aber es war sehr stark, verstehst du? Es war sehr stark. Wenn ich mich für ein Hobby entschieden habe, dann war ich da voll drin. Astronomie, da war ich voll drin. Da habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Voll drin. Kakteen, voll drin. Alles. Jeden Tag das Erste von der Schule nach Hause gekommen, ins Gewächshaus gucken, sind sie wieder ein Stück gewachsen. Ja, welche blüht heute wieder und so weiter. Verstehst du? Exzessiv, verstehst du? Wenn sich alles nur noch darum dreht, dann merkst du, okay, analysier es mal, was fühle ich damit? Vielleicht liegt es daran, dass du da Bestätigung bekommst, in irgendeiner Form, weil die Bestätigung kann ja unterschiedlich aussehen. Ich meine, die Kakteen selber, die bestätigen dich jetzt nicht, die sind ziemlich stachelig, aber einfach dieses Gefühl, wow, ich hab was, ich weiß, und dann tauschst du dich ja mit anderen aus und dann kannst du sagen, wow, meiner hat schon geblüht, wie ist mit deinem und so weiter. Du kannst sagen, wow, ich hab keine Ahnung, ich hab so und so viel von dem und was, es gibt immer diese Möglichkeit, sich zu vergleichen, irgendwo Bestätigung rauszuziehen. Ja. Halleluja. Überleg einfach mal, würde ich auch glücklich als ein Sohn leben, wenn ich diese Sache, dieses Hobby in meinem Leben einfach völlig weglassen würde. Wie gesagt, ich sage nicht, dass wir als Christen kein Hobby haben dürfen, aber kann ich auch gut leben, wenn ich es einfach völlig weglasse? Halleluja. Okay, das sind so Fragen. Ich stelle dir einfach nur Fragen. Ja? Und du darfst einfach fröhlich lächeln und anschauen und sagen, okay. Okay, gut, jetzt gehen wir noch ein paar andere Fragen zum Schluss. Zum Beispiel, auch das ist ein Zeichen für einen Waisengeist. schützt du dich, indem du dich nach innen zurückziehst und niemand von außen an dich heranlässt. Das ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Du hältst innere Distanz, du hältst immer innere Distanz. Und ich sage nicht, dass man nicht eine gesunde Distanz gegenüber manchen Dingen haben soll, die von außen auf einen einströmen manchmal. Aber ich sage dir, wenn du niemand an dich heranlassen kannst, an dein Herz heranlassen kannst, wenn du keinen anderen Menschen an dein Herz heranlassen kannst, dann kannst du letztendlich auch Gott nicht wirklich an dein Herz heranlassen, weil er ist auch eine Person und er ist die wichtigste Person. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, ziehst du dich zurück. Ja? Wenn Gott etwas tut, wenn du siehst, Gott tut etwas im Leben von anderen Menschen, dann machst es dir vielleicht Angst. Weil du sagst, oh, will Gott vielleicht auch an mich ran? Will er vielleicht auch mich verändern? Der Waisengeist hat Angst davor, dass ihm irgendjemand zu nahe treten könnte. Das heißt, in dieser Ausgießung wird der Waisengeist ziemlich gut offenbar. Amen. Ja, Distanz ist ein Zeichen von Waisengeist. Anderer Punkt, kämpfst du mit Wut oder mit Wutanfällen? Zeichen für Waisengeist. Amen. Warum? Weil Wut ist ein Zeichen von Ohnmacht. Und Ohnmacht ist ein Zeichen dafür, dass ein Bereich deiner Seele nicht wirklich glaubt, dass Gott gut ist. Und dass Gott es gut mit dir meint und dass er für dich kämpft und dass er auch in den widrigsten Situationen deines Lebens immer noch für dich ist. Ja, auch wenn, was weiß ich, die Veranstaltung, zu der du gehen sollst, schon angefangen hat und die Rezeption ruft aus dem Aufzug heraus, halt sagt, hallo, wir sind hier und das Garagentor ist zu und so weiter. Und scheinbar haben sich alle Umstände gegen dich verschworen. Ja, kommst du dann in dieses Gefühl der Ohnmacht oder in diese Angsthilfe, Gott hat die Kontrolle verloren, dann wirst du wütend werden. Ja. Amen. Also Wut oder Wutanfälle sind ein Zeichen für einen weisen Geist. Halleluja. Und weißt du, je mehr Fragen ich stelle, umso mehr merkst du, dass wir alle irgendwo betroffen sind. Verstehst du? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die letzten Wochen seitdem Gott seinen Geist begonnen hat auszugießen, also vor 7,5 Wochen oder wie lange es jetzt her ist, oder 8 Wochen, zum ersten Mal wirklich mich mit seiner Vaterliebe in dieser Dimension berührt hat, unter der Decke. Ja, Gott hat Dinge in meiner Seele offenbart, wo ich gar nicht dachte, dass sie noch da wären. Und ich sagte, das ist gut. Amen, das ist gut. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt sage ich dir noch was. Verzweiflung über dich selbst, Selbstverdammnis, ist auch ein Zeichen für den weisen Geist. Das heißt, wenn du jetzt ins andere Extrem fällst, bloß weil du überführt wirst und weil dir der Vater zeigt, hey, schau mal, da ist noch ein weisen Geist, dass du sagst, oh meine Güte. Das sagst du vielleicht im ersten Moment, sagst du vielleicht, oh meine Güte. Aber wenn du dann in dieses Loch fällst, der Verdammnis und der Depression, dass du sagst, okay, ich glaube, Gott kann mit mir überhaupt nichts mehr anfangen. Oh. Weisen Geist. Weil der Vater liebt dich, verstehst du? Auch wenn du Fehler machst. Auch wenn du noch manchmal wie ein Weise handelst. Auch wenn du noch, weißt du, der Vater schaut und er sieht seine Kinder und dann denkt er, okay, da läuft wieder der kleine Weise herum. Also in dieser Situation, und das kann sein, in anderen Situationen, da verhältst du dich schon wie ein Sohn, aber in anderen Situationen, da kommt noch der Weise und der Vater schaut dich an und sagt, okay, der Weise wird wieder sichtbar. Also Heiliger Geist, Überführung, Reinigung, okay, Halleluja, wieder ein bisschen was vom Weise draußen. Amen. Zack, erledigt. Weißt du, so gehen wir mit Gott. Amen. Nicht Verdammnis, nicht irgendwie, okay, oh meine Güte, bei mir sind noch so viele Baustellen. Am besten fange ich gar nirgends an. Ja, das ist der Waisengeist. Der Waisengeist ist überwältigt von der Herausforderung und deswegen will er nirgends anfangen. Aber der Geist der Sohnschaft, der sagt einfach, okay, Gott ist mein Vater und er kommt mit mir da durch und er arbeitet mit mir und er macht es. Amen. Also auch Disziplinlosigkeit, Sachen nicht anpacken wollen, sich vor Sachen drücken, ist immer ein Waisengeist. Also wenn du dich ertappst, dass du die schwierigen Sachen, die Dinge, die dich herausfordern in deinem Leben, dass du sie immer zur Seite schiebst und dich immer nur mit dem beschäftigst, was dir gerade in dem Moment gut tut und was dich bestätigt und was dir, ja und super, das fällt mir leicht und so weiter, dann könnte es sein, dass da auch noch ein kleiner Waisengeist morchelt. Ja? Amen. Du morgens aufwachst und du denkst an die Herausforderung des Tages und du sagst, okay, am besten wir fangen gar nicht an. Wir ziehen gleich wieder die Decke über den Kopf. Waisengeist. Der Vater ist mit dir. Amen. Gott ist mit dir. Der ganze Himmel steht hinter dir. Halleluja. Was denkst du denn? Hey, come on, let's go. Packen wir es an. Amen. Du wirst immer freier. Halleluja. Du bist geliebt um deiner selbst willen, ganz egal, wie viel Weise noch in dir steckt. Aber weißt du, jemand hat es mal so gesagt, Gott liebt dich so, wie du bist, so sehr, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Amen. Und deswegen heißt es in 2. Korinther 10, Vers 4, und damit schließe ich, Paulus sagt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Wenn du gerade in dieser Zeit, wo Gott seinen Geist ausgießt mit der Vaterliebe Gottes, wenn du, und es ist kein Zufall, wenn du gerade in dieser Zeit vielleicht den Weisen Geist bei dir irgendwo nochmal entdeckst. Ja? Und wenn du ihn entdeckst, weißt du, dann freu dich. Amen. Dann freu dich und dann sei entschieden, ich nehme ihn gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Okay, ich habe ihn erkannt. Ach so, so läuft es. Da vertraue ich Gott nicht, dass er gut ist. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich immer solche Wutanfälle habe. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich mich da so ohnmächtig fühle. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich da so bin. Oder das ist der Punkt, warum ich da mich immer zurückziehe. Warum ich da einfach mache. Ja? Das ist der Punkt. Okay, dann nehmen wir es gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Und so werden wir immer freier. Wir werden nämlich verwandelt, sagt er, wenn wir es Gewicht seiner manifesten Gegenwart anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, wenn wir das Bild unseres Vaters anschauen, was passiert dann, sagt 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Und wie ist diese Verwandlung? Diese Verwandlung ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, das Bild der Vaterliebe Gottes, Gott der Vater mit seiner Präsenz, kann immer stärker und immer stärker in unserem Leben ruhen, auf uns ruhen, in uns Wohnung gewinnen. Und somit wird es immer besser mit dir. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es wird immer besser mit dir. Was anderes gibt es nicht. Halleluja. Du wirst immer freier in deiner Seele. Und irgendwann mal wird das, was der Vater zu diesem Sohn gesagt hat in Lukas 15, 31, irgendwann mal wird das für dich zur sicheren Realität. Hey, ja, Vater, ich bin alle Zeit bei dir. Alles, was dein ist, ist mein. Ich bin dein geliebter Sohn. Ich habe keinen Mangel mehr an irgendetwas. Ich brauche mich nicht mehr vergleichen mit irgendjemand. Ich muss nicht mehr arbeiten, damit ich Bestätigung bekomme. Und damit sage ich jetzt nicht, dass du deinen Job kündigen sollst. Ja, okay. Du wirst auch ein Waisengeist, Amen, der sich der Herausforderung nicht stellen will, Halleluja. Ja, haben wir ja gerade gehabt, okay, vor der Herausforderung davonlaufen, das ist auch ein Waisengeist. Okay, da kann man dann auch schnell Gott natürlich in Anspruch nehmen und sagen, Gott hat gesprochen, kündige den Job. Ja, okay, vielleicht hat auch der Waisengeist gesprochen, wer weiß, ne? Kann auch sein. Ja. Okay, aber ja, du hast es verstanden, du hast das Bild erkannt. Weißt du, das ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber du kannst das Bild sehen, um das es geht, ja? Halleluja. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen wirklich etwas Mächtiges tun wird hier, weil wir sind zusammen, kollektiv, wirklich im Haus des Vaters als Gemeinde sind wir auch das kollektive Haus des Vaters und seine Vaterliebe sitzt sozusagen in unserer Mitte, ruht in unserer Mitte und er zieht uns rein in die Sohnschaft, in das Leben in der Sohnschaft. Er zieht uns rein als seine geliebte Kinder und sagt, hey, komm näher, komm rein in das, was ich tue, komm an mein Herz. Ja, Mauern runter, Barrikaden runter, all diese Dinge, die Schutzmechanismen runter. Okay, ja, übernimm Verantwortung über das, was du noch in deiner Seele erkennst und dann lässt du es los und der Heilige Geist vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Und so gehst du verändert von hier weg. Amen. Wie von euch sind bereit, verändert von hier wegzugehen? Halleluja. Dann lass uns aufstehen, lass uns beten zusammen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du tiefer mit uns gehst, Herr, dass du wirklich in dieser Zeit die Herrlichkeit, also das Gewicht deiner manifesten Präsenz auf unserem Leben stärker werden lassen möchtest als je zuvor. Du möchtest mit deiner Vaterschaft in uns ruhen, tiefer als je zuvor, stärker als je zuvor. Du möchtest, dass dieses Gewicht in uns, Herr, stärker werden kann, Herr. Und so machst du uns durchlässiger, Herr. Und du verwandelst uns, Herr, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du willst, dass wir den Plan für unser Leben erfüllen können. Du willst, dass wir die Bestimmung für unser Leben erfüllen. Ja, du willst einfach uns mit deinen Augen leiten, Herr. Du willst einfach, dass wir in dieser Ruhe mit dir geleitet sind von dir. Nicht getrieben sind von irgendetwas, sondern geleitet von dir, Herr. Auch nicht passiv aus lauter Angst, das einen Fehler zu machen oder aus lauter Angst vor Überforderung oder aus lauter Angst irgendwie es nicht zu schaffen. Danke, Vater, dass du uns dazu bestimmt hast, Herr, wirklich Frucht zu bringen und Frucht, die bleibt, Herr. Halleluja. Und danke, Herr, dass du jedem von uns zeigst, wo er oder sie gerade jetzt, heute hier Befreiung braucht vom Waisengeist. Danke, Vater. Und du gehst mit uns die Schritte, Herr. Du gehst mit uns durch den Prozess der Freisetzung, Herr. Und es ist keine große Sache, sondern es ist eine einfache Sache. Weil wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Und der erste Schritt der Befreiung, der erste Schritt der Befreiung vom Waisengeist, der allererste Schritt, lass mich euch gerade den allerersten Schritt der Befreiung sagen. Der allererste Schritt ist Johannes 1, Vers 12. Da heißt es nämlich, so viele aber Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, alles beginnt damit, dass du Jesus Christus in deinem Leben aufnimmst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie bewusst Ja gesagt zu Jesus Christus in deinem persönlichen Leben. Vielleicht schaust du über Livestream zu und du hast noch nie wirklich eine bewusste Entscheidung getroffen. Du hast noch nie gesagt, jawohl, komm Herr Jesus und sei du der Herr meines Lebens. Ja, vielleicht hast du es mal gesagt, aber du hast es mehr so oberflächlich dahingesprochen und du hast nicht da drin gelebt. Und heute Morgen bist du hier und du erkennst, wow, was für ein Vorrecht, wirklich ein Kind Gottes zu sein. Was ist ein Vorrecht? Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Söhne sind frei. Er wurde gefragt, ja, müssen wir Steuern zahlen? Da hat Jesus gesagt, die Söhne sind frei. Sie sind frei, Steuern zu zahlen. Sie sind frei, auf ihre Weise Steuern zu zahlen. Sie sind frei, sie sind einfach frei in jedem Bereich. Jesus wollte einfach damit sagen, hey, die Söhne sind frei. Die Söhne sind frei. Vielleicht bist du hier und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass du überhaupt ein Sohn Gottes bist. Diese Gewissheit, sagt Römer 8, Vers 16, gibt der Heilige Geist unserem Geist, wenn wir Jesus Christus wirklich ganz klar und bewusst zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich ein Kind Gottes zu sein. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du vielleicht noch einzelne Bereiche in deiner Seele hast, wo der Waisengeist noch sitzt. Ja, das haben wir letztendlich alle, wenn wir genau hinschauen. Aber du bist hier und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich, dass du ein Kind Gottes bist. Dann wollen wir diesen ersten Schritt jetzt als erstes zusammengehen, bevor wir weiterbeten und einfach die Befreiung vom Waisengeist sich weiter freisetzen wird, möchte ich einfach dich bitten, wenn dich das betrifft und du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du genau dafür mit mir und für mich betest. Ich möchte einfach wirklich Jesus Christus heute in mein Leben aufnehmen und ich möchte sicherstellen, dass ich ein Kind des Vaters bin durch ihn. Ich möchte sicherstellen, dass in mir die Macht lebt, ein Kind Gottes zu sein. Wie gesagt, es kann sein, dass du das noch nie getan hast, so ein Gebet gesprochen hast. Es kann sein, dass du es vielleicht mal getan hast, aber wieder davon weggekommen bist und nicht danach gelebt hast. Aber wenn dich das betrifft und du sagst, jawohl, das möchte ich festmachen heute Morgen, dann einfach da, wo du bist, hier im Raum, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich beten kann gerade jetzt. Einfach heb deine Hand ganz hoch, da wo du bist, streck deine Hand aus, ganz hoch, da wo du bist, sodass ich sehen kann, ist da jemand, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diese Entscheidung treffen. Ich möchte das jetzt festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich möchte festmachen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte diese Gewissheit haben, ein Kind Gottes zu sein. Ist da jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, das möchte ich jetzt festmachen? Dann gib mir einfach ein Zeichen. Vielleicht schaust du auch über Livestream zu. Du kannst mir auch noch ein Zeichen geben, obwohl ich es nicht sehe. Du kannst deine Hand heben und dann kannst du einfach gleich jetzt mitbeten und du wirst mit reingenommen in dieses Gebet. Aber ist jemand hier im Raum, dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Wer möchte, dass ich da mit ihm und für ihn bete? Dann streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Ist da jemand hier im Raum oder habt ihr alle diese Gewissheit, dass der Heilige Geist eurem Geist Zeugnis gibt, dass ihr Kinder Gottes seid? Halleluja. Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, hast du diese Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist? Halleluja. Wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann einfach sag zu ihm, dann streck einfach deine Hand aus und sag, okay, das ist für mich. Okay, da hinten sehe ich eine Hand, ist noch jemand? Er sagt, jawohl, ich möchte das festmachen. Ja, da ist jemand. Da ist noch, ja genau, die Hand sehe ich, ja, halt sie einfach ausgestreckt. Ist noch jemand, der einfach das jetzt festmachen möchte, der diese Entscheidung jetzt festmachen möchte? Ist noch jemand, der sagt, jawohl, ich habe noch nicht diese Gewissheit. Okay, pass auf. Dann einfach die du deine Hand gehoben hast da hinten, ja genau, komm einfach kurz zu mir nach vorne und ich bete für dich, ja, und ich bete für dich und wir beten einfach gemeinsam ein Gebet, auch mit denen, die über Livestream zuschauen, die noch nicht diese Gewissheit haben, wir beten zusammen und wir machen diese Entscheidung fest. Wenn du spürst, ich sollte noch dabei sein hier vorne, dann mach es ebenfalls fest. Halleluja, komm einfach her zu mir, genau, Halleluja, komm zu mir, ja, keine Angst, Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du noch dazukommen möchtest, wir beten jetzt zusammen und wir schließen einfach unsere Augen. Und wenn du noch dazu dich stellen möchtest, komm einfach dazu. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen jetzt für dein Wirken. Wir danken dir, Herr, dass der Geist der Sohnschaft hier ist. Und du auch über Livestream, der du zuschaust, und du jetzt hier, du sprichst mir einfach jetzt ein Gebet laut nach. Ich spreche es laut vor. Du sprichst mir es laut nach und du sagst, Vater im Himmel, danke, dass du mich als dein Kind haben möchtest. Danke, dass du Jesus gesandt hast, um mich zu erlösen. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Komm in mein Herz. Mach du jetzt mein Leben neu. Vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe. Danke, Jesus, dass du jetzt in mir Wohnung nimmst. Durch deinen Geist. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass du tust, was dein Wort sagt, Herr. Wer dich aufnimmt, Jesus, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt diese neue Schwester erfüllst mit deinem Geist der Liebe des Vaters, mit dieser Gewissheit, in der Liebe des Vaters geborgen zu sein, Herr. Mit dieser Gewissheit, dein Kind zu sein. Danke, Vater, dafür. Danke, Vater, dafür. Danke, Vater, dafür. Und er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Immer habe ich dich geliebt. Auch in den Zeiten, in denen du meine Liebe nicht gespürt hast. Auch in den Zeiten, in denen du das Gegenteil gespürt hast, aber ich habe dich geliebt. Und deshalb habe ich dich zu mir gezogen, weil ich dich lieb habe. Danke, Vater. Danke, Vater. Segne sie. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast gerade dieses Gebet mitgesprochen, dann segne ich dich auch jetzt mit der Berührung der Vaterliebe Gottes. Ich segne dich mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich segne dich mit seiner Kraft. Ich segne dich mit dem neuen Leben jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn, er liebt dich. Halleluja. Halleluja. Guck mal, da ist noch die Astrid und die möchte einfach dir noch was Kleines schenken und auch noch kurz mit dir beten, wenn du das möchtest. Halleluja. Du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Gefallen gefunden. Amen. Amen, das ist die Astrid. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und hast dieses Gebet mitgesprochen, schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de und dann schicken wir dir einfach auch das Geschenk zu und nehmen Kontakt mit dir auf. Okay? Jetzt werden wir gleich weiter beten, weil ich glaube, dass heute noch viel passiert und einige Waisengeister ausfahren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass lauter Dämonen jetzt gleich schreien, sondern das hoffe ich jetzt jedenfalls nicht. Ich hoffe nicht, dass es so heftig mit uns hier ist. Aber, oder ich weiß nicht, mit den meisten nicht. Halleluja. Aber da wird einiges an Befreiung passieren, einfach durch die Liebe des Vaters. Aber bevor wir da jetzt weiter reingehen, wollen wir jetzt an der Stelle wollen wir eine Sammlung einnehmen. Und ich würde den Michel bitten, dass er nach vorne kommt und die Sammlung einnimmt und einfach kurz ein Wort dazu sagt. Und dann tun wir einfach, was der Heilige Geist uns zeigt. Okay, du darfst das Mikro nehmen. Ja? Halleluja. Geben wir mal Michelle einen Applaus. Halleluja. Oh ja. Hallo. Ja, hallo. Also, lasst uns geben, nicht wie Waisenkinder, sondern mit einem Vater, der reich ist, der überreich ist an Gnade, überschwänglich überreich, ja. Im Prinzip bringt jetzt eure Schafe und Ziege und Hühner und, und die ganze Sache, die ihr mitgebracht habe. So war es früher. Aber Gott ist ein Gott, der braucht eigentlich nur Geld, weil er hat ja Gold und Silber. Also, das heißt, er braucht eigentlich gar nichts. Er ist so reich, warum braucht ihm nichts zu geben? Aber er liebt seine Kinder und er möchte, dass wir ihm sagen, dass wir ihm vertrauen, wie Pastor gerade gesagt hat. Vertrauen. Und ein Waisengeist ist ein Misstrauen am Vater, der gut ist. Ja. Das heißt, vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen. Ja. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja. Erkenne nur ihn in alle seine Wege und er selbst wird deine Pfade ebnen. Ich will nicht predigen, aber ich sage, das hat mich so. Und nach in diesem Satz, in Sprüche steht dann geschrieben, bring dem Herrn, was du in deiner Kammer hast, der Vorrat oder was das Einkommen, was Gott dir gegeben hat. Und von den Erstlingen, bring es dem Herrn, ja, und dann werde deine Speicher überfließen mit Emer, mit Getreide und mit neuem Wein wird es kommen, ja. Und der Herr ist jetzt, ich glaube, es ist die Zeit, wo man einfach sagen soll, bin ich so tot, dass ich nicht mehr da bin, dass nur Jesus da ist in mir, dann ist ja egal. Ich kann dann, wenn ich tot bin, alles geben, was ich habe. Der neue Mensch, der lebt von Gott allein. Der alte Mensch, der braucht noch ein bisschen was. Der Mensch lebt nicht aus Brot allein, aus Geld allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja. Deswegen rufe ich jetzt euch einfach, lasst jetzt die Saat oder das, was ihr mitgebracht habe, bringt es dem Herrn, in Dankbarkeit für das, was er getan hat. Ja, das ist, er gibt uns immer wieder im Überfluss, wenn wir geben. Er gibt dem Seemann den Saat und dem Essende das Brot. Und das möchte der Herr uns auch geben. Auch wenn du jetzt nicht viel hast und sagst, ich bin sehr knapp, hab keine Angst. Dein Gott wird dich versorgen. Immer bereit, dir zu helfen. Gib es einfach als Zeichen, dass du ihn lieb hast und dass du ihm vertraust. Du bist kein Waisenkind mehr. Du bist ein Sohn, eine Tochter Abrahams, ein Sohn, eine Tochter der Herrlichkeit. Und ihm gehört das Silber und das Gold und die Herrlichkeit. Und alles wird er dir auch geben. Amen. Jetzt dürfen wir geben, so wie immer, mit Geld. Nicht mit Gold, mit Geld. Mit Gold auch, wir nehmen es heute auch an. Im Himmel ist ja nur Gold. Oder mit Verpflichtungskarte oder wie es hier steht, Überweisung. Sei reich für Gott, weil er ist sehr, sehr reich für dich. Halleluja. Amen. Wunderbar. Und jetzt kommt die Jessica und gibt uns die Ansagen weiter, während wir die Sammlung einnehmen, auch für die kommende Woche. Also hör gut zu. Übrigens an der Stelle, bevor sie die anderen Ansagen weitergibt, noch ganz kurz. Wir können noch gut einige Ordner gebrauchen, gerade auch, wenn wir hier für viele Leute beten. Wir haben ja die letzten Wochen in diesen Ausgießungsgottesdiensten für hunderte Leute gebetet schon. Und da können wir noch mehr Ordner gebrauchen, auch die einfach schauen, ja, dass niemand einfach fällt auf irgendjemand drauf oder sonst irgendwas. Also wenn du dir vorstellen kannst, noch in den Ordnerdienst einzusteigen, der Wolfgang, der hier gerade in der Mitte steht, freut sich über deine Meldung. Ja, also wende dich an ihn, wenn du dir vorstellen kannst, da mitzudienen.